Hallo und herzlich willkommen zu Pokémobil Pokémon! dem neuen Tagebucheintrag zu Legenden ZA. Und ja, ich nehme das jetzt so mit rein. Ist doch gut. Oh Gott, ich werde im Erdboden versunken. Und du wirst im Erdboden versunken? Versunken, ja, Mann. Oh. Ich gehe nach Hause jetzt. Aber du bist bereits zu Hause. Mann. Dann schmeiß ich dich halt einfach raus. Und somit auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. In diesem Sinne, das war das letzte Tagebuch. Nein, natürlich nicht. Es ist einiges passiert. Ja, ich weiß gar nicht, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Wir haben aufgehört bei... Weißt du, man merkt, dass es wieder sehr spät ist. Na, wobei bei der letzten Aufnahme... Vielleicht eigentlich schlafen sollten. Bei der letzten Aufnahme und dass wir den ganzen Tag Pokémon gespielt haben. Pokémon. Gott. Dass wir... Nee. Wir haben aufgehört... Genau, das war die Frage, ja. Bei, also quasi mit der 19. Hauptmission auf dem Weg zu Rang D und haben jetzt gespielt bis... Also bis wir alle drei Megamanie-Pokémon besiegt haben. Also die nächsten drei. Genau, die nächsten drei. Und die ersten zwei Sachen, Missionen sozusagen, in Anführungsstrichen, von dem Clan Corrosino erledigt haben. Ja, genau. Ja, das war's. Gott, sorry. Nee, aber inhaltlich, wie war denn da unsere Ausgangssituation? Wir hatten dann ja nochmal die Ausgangssituation, mit der wir die letzte Podcast-Episode verlassen hatten, war ja, dass wir zusammensaßen und so weiter und wir dann gemerkt haben, oh, unser Sidekick, wie wir ihn ja liebevoll nennen oder sie liebevoll nennen, hat scheinbar irgendwie geartet Schulden bei diesem Clan. Und da gehen wir dann mit Duro gemeinsam hin zu diesem Gebäude von dem Clan. Und da kamen wir das erste Mal in Kontakt mit Ravan auch noch später, der ja auch hinreichend durch das Marketing bekannt ist. Aber generell auch mit dieser ganzen Ästhetik. Ne? Wir haben ja Illumina City, was ja an Paris, an sehr, sehr, sehr französische Art und Weise, sehr, sehr europäisch angemutet ist. Und mittendrin ist ja dieser... Klotz hätte ich es auch genannt, ne? So dieser sehr, sehr simplifizierte, es hat so eine gewisse Schreinästhetik. Ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen japanisch, weil wir haben Bambus, wir haben im Eingangsbereich links und rechts auch diese, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, was man so von diesen kleinen Miniatur japanischen Gärten kennt, diesen Sand, nur halt eben, wie gesagt, links und rechts da im Eingang in Großformat, so dass man da auch rein rauflatschen kann und auch die Einrichtung im Gebäude sieht sehr nach japanischem Stil aus. Magst du mal sagen, welche Pokémon da sieht? Mir fallen nämlich die Namen nicht ein. Wie, welche Pokémon? Im Gebäude, als Statuen. Ach so, wir haben einmal Myriador als so eine große Vase, glaube ich, war das. Dann, welche Statuen gab es denn da noch? Dann war, glaube ich, Stalos hinten. Ach genau, am Eingang standen Gladimperio und Smogmog. Stehen da als Statuen. Gladimperio ist auch noch im Inneren und so weiter, aber wir sehen auch Stalos so als Wandbemalung und so weiter. Diese Myriador-Vase, die hatte ich ja schon erwähnt. Ne, viele Pokémon, die eher so mit, also generell einen Johto, vielleicht auch Hisui-Flair geben. Ich bin mal gespannt, ob wir noch erfahren, wo genau aus den eher japanischeren Pokémon-Regionen dieser Clan seine Wurzeln hat, woher der genau kommt, woher Ravan genau kommt. Ich hatte ja schon im vorherigen Tagebucheintrag gesagt, dass ich den Aluhut aufhabe, stand jetzt, dass er vielleicht irgendeine Anbindung zu Kitakami haben könnte, zu Hana und Yo haben könnte, wegen gewissen Designelementen des Charakters. Zunächst kommen wir ja da erstmal an und werden aufgehalten, zum einen von Rüpeln tatsächlich, also das sind auch Charaktere. Wir haben ja in Legenden ZA kein wirklich klassisches böses Team, ne, wie Team Rocket, Team Magma, Team Aqua und so weiter, wo es dann ja auch verschiedene Trainerklassen zu gibt. Aber hier innerhalb dieses Clans haben wir dann die Begrifflichkeit Rüpel wieder, um die, ich sag mal, Minions, die Gehilfen, die Handlanger, den einfachen Pöbel innerhalb dieser Organisationsstrukturen dann zu beschreiben. Und das ist schon interessant, dass das jetzt quasi der Begriff ist und damit so eine gewisse Gleichsetzung passiert zu eben Rocket, Magma, Aqua, Galaktik und so weiter. Ja, und hier sind für euch Rüpel D und Rüpel B. Ja, genau. Ja, finde ich aber eigentlich auch in Ordnung. So, also stört mich jetzt nicht, dass die keine Namen haben. Dafür haben ja alle anderen Figuren in Pokémon Namen. Also das ist ja, ich glaube, du missverstehst meinen Punkt. Mein Punkt ist ja nicht, dass mich stört oder stören würde, dass die keine Namen haben, sondern mit welcher Art von Begrifflichkeit hier umgegangen wird. Man hätte ja auch irgendwie Handlanger, Gehilfe, aber nein, es ist das Wort Rüpel. Und Rüpel ist im Pokémon-Kontext, gerade was in Anführungszeichen Verbrecherorganisation angeht, ganz klar besetzt mit den Verbrecherorganisationen. Das ist mein Punkt. Das stimmt schon. Ich will jetzt aber eine Sache nicht vorwegnehmen, die sage ich später. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das erstmal so stehen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja. gehen mal weiter, weil da kommt so ein, also wenn wir die beiden Rüpel besiegt haben, kommt so ein bulliger Typ, der hat eine ulkige Frisur. Das sieht auch gar nicht aus wie Haare, sieht eher aus, als wenn er eine Glatze hätte und auch kein Bart, sondern sich da irgendwie Leder mit Nieten ins Gesicht geklebt hätte, finde ich. Und zwar ist das der Gibson. Das ist halt ein Mitarbeiter aus dem Team hier. Ja, gegen den müssen wir dann auch noch kämpfen. Der hat ein cooles Pokémon, der hat ein Panzereron. Meine Güte, diese ganzen Namen. Es ist aber auch schon spät, habe ich ja schon gesagt vorhin. Panzereron, das sieht sehr interessant aus. Weil es sich vielleicht mal wieder die Krallen lassen, schneiden sollte. Weil es eine Mega-Entwicklung bekommen hat. Hatte ich vergessen zu sagen, genau. Ja, und es ist gelb. So, auch interessante Farbe. Ich finde, also ich mag ja Panzereron wirklich sehr, sehr gerne, aber ich finde dieses Design auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss ja immer bei Panzereron an den Chef von Team Krall aus Kolosseum denken, Kolosseum und XD, von daher. Krall. Ja, wenn wir den dann besiegt haben, dann dürfen wir reingehen, dann kommen wir in so einen, ja, Teil des Gebäudes, da ist halt am anderen Ende ein Fahrstuhl, mit dem wir dann auch hochfahren. Aber bevor wir da überhaupt ankommen, müssen wir da erstmal hinschleichen. Wir kriegen sozusagen vorab so diese kleine Side-Note, so in dem Gebäude herrscht eine beklemmende Atmosphäre. Ich habe mir noch im Schleichmodus links irgendein Item mitgesnackt. Das hat ein bisschen gedauert, weil links und rechts auf diesem oder zu diesem Fahrstuhl in dem Gang stehen halt. Ja, die Rüpel, würde ich jetzt mal sagen, so aufgereiht, mehrere jeweils sich immer gegenüber und das ist wie so ein Gang, als ob man gleich stirbt oder so. Entweder die schießen einen alle ab oder man fällt runtergeschubst irgendwo an der Klippe oder so. Also es war, wie diese Textbox gesagt hat, sehr beklemmend. Ja, es ist halt generell, es wird hier schon, also auch im Vorfeld, aber jetzt hier an der Stelle, umso mehr man sich in den Räumlichkeiten bewegt, umso mehr wird mit ganz klassischer Yakuza-Ästhetik gespielt. Ja, so kann man das, glaube ich, auch ganz gut sagen. Wenn wir dann nachher drinne sind in dem, ich weiß nicht, Büro von dem Boss der ganzen Organisation, das ist auch der Typ, auf den ich die ganze Zeit schon gewartet habe, auf dem ich quasi die ganze Zeit gegeiert habe, weil ich einfach wissen möchte, was das jetzt für einer ist. Und zwar dieser, du sagst immer Ravan, ne? Wir könnten ihn noch Raven nennen, aber dann fehlt ihm der Rabe an der Seite. Ich denke, im Deutschen soll der Name Ravan. Ravan wahrscheinlich, ne? Ja. Ich finde ihn oder fand ihn, als wir ihn vorgestellt bekommen haben, sehr, sehr cool. Der hat mich auch sofort von der Frisur, den Ohrringen und der Jacke an das Pokémon von Kitakami erinnert, der Vogel. Ja. Ne? Dich wahrscheinlich auch. Ja, genau. So. Genau. Mich und viele andere Leute da draußen, die Parallele, die liegt auf der Hand. Aber das ist halt nicht die einzige Parallele, wo man auch schon im Vorfeld spekuliert hat, dass da vielleicht eine Verbindung zu Kitakami existieren könnte, zu Hana und Jo existieren könnte. Auch die Haarfarbe ist leicht ähnlich. Auch Jo hat ja fernab von seinen schwarzen Haaren im Inneren seiner Haare auch so lila Strähnen, lila Aspekte. Auch hier mit dem Gift-Typ ist das sehr interessant, weil das Pokémon, was Jo ja besessen hat, was ihn quasi kontrolliert hatte, war ja letzten Endes dieses kleine Pfirsich-Pokémon Infamomo, genau. Wie gut, dass ich hier neben mir jemanden sitzen habe, der sich mit den ganzen Namen halt einfach auskennt. Ich würde kläglich versagen. Ich müsste alle paar Minuten irgendwie das googeln. Naja, jedenfalls gibt es dann so ein bisschen Geplänkel. Ne? Es geht halt um die Sache, die unseren Sidekick da angeht, diese Schulden, die er hat, dass wir die quasi begleichen müssen, dass die Schulden an sich sind, ich sag mal, sind gar nicht so hoch, aber es sind halt irgendwie Zinsen dazugekommen und jetzt sind es irgendwie 1 Million Poké-Dollar oder sowas, ne, glaube ich, waren es. Genau. Genau, es läuft halt auf einen Deal heraus oder hinaus, und zwar, dass unser Sidekick dieses Geld, diesen Grundbetrag, den er quasi bekommen hat, voll abbezahlen soll, und wir, also Duro und wir als Hauptcharakter, die Zinsen quasi übernehmen. Und zwar, indem wir unentgeltlich Aufgaben für sie übernehmen. Mhm. Ja. Wie auch immer diese Aufgaben aussehen, dazu kommen wir dann an der Stelle später. Aber ja, generell diese ganze Situation, das ist, ich hatte mir mehr davon erhofft, was da dann tatsächlich im Inneren passiert, dass man vielleicht gegen Ravan kämpft, dass man da vielleicht nochmal wirklich mehr Backstories erfährt, schon zu diesem frühen Zeitpunkt. Ich war dann da von der ganzen Art und Weise schon so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich fand das sehr, ne, man kommt da rein und dann wird man einfach direkt noch eingespannt, ja okay, dann werdet ihr in die Schulden eurer Freundin integriert, indem ihr dann, das ist ja ein eigener Vorschlag von Duro letzten Endes, aber indem ihr dann die Zinsen übernehmt mit eurer Arbeit. Ja, und dann ist man auch schon wieder weg und dann ist man quasi, geht man ins Hotel zurück und bespricht die Gesamtlage. Dafür, dass das dann so aufgebauscht wurde, also ich hoffe, dass es rüberkommt, was ich meine, aber vorher, ne, wir gehen diesen Gang und der Spielercharakter, der läuft dann extra langsam diesen Gang entlang und diese ganzen Leute stehen so aufgereiht und so, nur um dann quasi mit dem Typen gemütlich da auf der Couch zu hocken, zu schnacken und so, ja, Kapital ist Freude, hier, gebt mir meine Zinsen durch eure Arbeit, okay. Punkt. Da hätte ich mir noch mehr Wumms an der Stelle, noch mehr so, das ist irgendwas richtig Krasses da schon passiert zu diesem frühen Zeitpunkt, ne? Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir gegen den nicht auch noch kämpfen mussten oder noch nicht kämpfen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch gegen ihn kämpfen werden. Er hat ja auch einen Megastein an seiner Jacke, also von daher. Aber die Kämpfe vorher, die haben mir gereicht gegen diesen glatzen Ledertypen da und deswegen, ja, also ja, ich kann das voll nachvollziehen, dass das halt so, ne, es baut so eine Spannung auf und dann endet die quasi im Nichts, aber ja, für mich war das okay. Zurück im Hotel, ne, wird wieder gesprochen, was jetzt abgeht. Dings hier, unsere Sidekick, der kommt halt kurz Zeit später dazu, während wir schon das Meeting quasi angefangen haben. Der kriegt dann den Anruf wieder von Vincent, wo die nächsten Mega-Manie-Pokémon oder Kämpfe stattfinden. Diesmal wieder 3 auch, was die da wären. Flunkiefer, das kann ich nicht aussprechen. Tanatora, okay. Mag ich nicht, das Tier. Und Ampharos haben wir. Auch wieder 3 an der Zahl, wie gesagt. An der Stelle, Ich glaube zu den Kämpfen nur ganz grob, da muss man jetzt nicht im Detail einzeln drauf eingehen. Ich fand Tanatora schon knackig, weil da dann überraschend nochmal irgendwie mit dem, was war das, Hyper Beam, mit dem Hyperstrahl und so um die Ecke gekommen wird. Aber insgesamt waren alle relativ handsam. Bei Ampharos war das, da haben wir dann noch so ein kleines Intermezzo mit der Skelabra-Lady, mit dem, mit wie sie? Gwyn, die Schwester von, wie hast du ihn genannt? Gromomo. Die Schwester von dem Gromomo, genau. Die hat, die stand dann irgendwie da, also man wollte hoch, man musste aufs Dach, aber diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, dieses zum Hochfahren, das ging irgendwie nicht, und dann hat Kaylin sie da an der Ecke stehen sehen, da musste man gegen die auch nochmal kämpfen. Oh, ich hab gedacht, jetzt reicht's aber mit dem ganzen Gekämpfe, ich hab keinen Bock mehr auf den Mist hier. Also ich hatte das, glaube ich, in der letzten Aufnahme gesagt. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr viel Kämpfen, für mich zumindest. Ich gehe ja ganz gerne auch in den normalen Pokémon-Spielen den Kämpfen einfach mal aus dem Weg, indem ich nicht ins hohe Gras laufe oder halt irgendwie den Trainern ausweiche, weil ich einfach keine Lust habe. Aber hier muss man da überall durch, da hat man keine Wahl. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, wie auch immer, da war halt so ein kleines Paragoni drinne, was so einen Streich spielen wollte. Das hat sie dann, ich sag mal, entfernt. So, ne? Das ist dann halt so fröhlich davon geschwebt. Dann konnte man das Teil wieder benutzen und dann ist man auch zu Ampharos hochgekommen. Bei Flunkiefer gab es keine wirklich signifikante große Szene. Da war dann der Sidekick am Start und hat so ein bisschen, okay, ja, hier, das und jenes, ne, Quasar Corporation, schon komisch, was die alle machen, ne? Und da hört es dann auf. Bei dem Kampf, den wir zum Schluss gemacht haben, wie hieß es nochmal, bei Thanatora ist es so gewesen, Thanatora haben wir zum Schluss gemacht. Da war dann eine kleine Cutscene mit dem mysteriösen F, dem guten Zygarde, dem 10% Zygarde, eben auch entsprechend wieder in Rätseln verpackt, alles okay. Ne? Wir merken, dass mutmaßlich Flordelis, möglicherweise bekommen wir im Laufe dieses Tagebucheintrags noch eine Antwort darauf, mutmaßlich Flordelis am Wohl der Stadt interessiert ist und uns weise Glückskeks-Sprüche in seinen Auftritten immer mitgibt. Ja, so ungefähr, ne? Beim nächsten Auftritt sagt er dann, wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrab gerät. Zitat Flordelis. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Alles. Sag alles dazu. Alles, was du gesagt hast. Du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe auf diesen Kampf gegen Thanatora keinen Bock mehr gehabt und habe meine Konsole quasi an Domi weitergereicht. Der hat das für mich gemacht. Und der hat jetzt für euch einen ausführlichen oder vielleicht auch nicht so ausführlichen Bericht, was den Unterschied zumindest seines Erachtens nach von der Switch 1 zu Switch 2 ausmacht. Ja, also ich finde, also ich hatte ja den Thanatora-Kampf schon bei mir auf der Konsole gemacht. Ich habe ja die Nintendo Switch 2 und im Anschluss danach auf der Nintendo Switch 1 auf ihrer Konsole gemacht. Und ich finde, das ist schon im direkten Vergleich wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Falls ihr da draußen auf der Nintendo Switch 1 unterwegs seid und euch daran vielleicht gewöhnt habt, mögt ihr das vielleicht gar nicht so spüren. Aber wenn man wirklich diese runden 60 FPS von der Nintendo Switch 2, allein von der Performance, und das geht ja gar nicht um die Grafik, sondern allein von der Performance, davon, was passiert, also wie schnell reagiert das System, wenn ich einen Knopf drücke, wenn man diesen Dropdown quasi, diesen direkten Kontrast von der Switch 2 zur Switch 1 spürt, das ist wirklich enorm. Und ich finde schon, diese Kämpfe, diese Megamanie-Kämpfe im direkten Vergleich auf der Nintendo Switch 1 dadurch etwas schwieriger werden als auf der Switch 2. Einfach weil man weniger akkurat, also gerade wo es denn darum geht, Attacken auszuweichen, wo es denn darum geht, dass man möglichst schnell noch eine Attacke hinterherfeuert in diesem Megamanie-Raid-Kampf und so weiter, finde ich es schon deutlich schwerer auf der Switch 1, wo halt eben das System nicht so schnell hinterherkommt und alles ein bisschen mühruckeliger läuft, ohne dass es jetzt ganz radikal ruckelt oder so, aber 30, 25 FPS, das merkt man da schon, finde ich. Und dann beendet man den Kampf und steht zwischen zwei Elite-Pokémon. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Das war aber nur bei dir so. Ich stand da ganz gemütlich da im Flüsschen und du standest da zwischen zwei Viscogon. Und dann habe ich nicht mal eins davon gekriegt, weil ich bin dann erstmal schnell weggelaufen, die Leiter hochgekrabbelt, wollte mich in Sicherheit bringen und dann kommt natürlich dieser blöde Tag. Nachtwechsel und dann waren die nämlich beide weg. Ich wollte mir wenigstens eins davon schnappen, aber nein. Jetzt muss ich, und vor allen Dingen dieses, da wo dieses Bito-Dingsbums war, da ist es super kacke hinzukommen. Also ich weiß nicht, ob man irgendwann vielleicht unterirdisch da noch mehr Freiheiten hat, wenn man vielleicht irgendwie übers Wasser kommt oder so, aber das ist richtig, das ist wirklich scheiße, da hinzukommen, ja. Weil das liegt so quasi in einem Innenhof, aber da hast du halt einfach keinen normalen Zugang. Du musst da irgendwie über eines dieser Baugerüste klettern. Wir haben auch, als wir nachher rausgegangen sind oder als ich nachher rausgeklettert bin, habe ich keinen guten Zugang zu diesem Spot gefunden. Man kann da ja auch nicht hinfliegen, also es wird ja auch kein Flugpunkt sein und so. Das war einfach richtig blöd. Ja, also ich habe das halt so gelöst, dass ich uns da mit dem Rotom-Flug-Feature rübergeglitscht habe auf so ein Dach. Also mit Doppelflug, ich musste, das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, ich musste bei dir dann zweimal diesen Flug hintereinander erzeugen, indem ich da quasi kurz mit einem Fuß drauf lande und dann nochmal abgehe und so. Also das war wirklich, es fühlt sich teilweise an, als ob man da sich hochglitschen musste. Es ist halt auch nicht intuitiv und nicht klar erkennbar, okay, wo muss ich über welche Häuserfassaden gehen, Häuserdächer gehen, um wohin zu kommen. Das macht das System, das kommuniziert die Karte nicht wirklich intuitiv. Nee, aber rauskommen ist dahin einfach, da gibt es ja dann den Flugpunkt und dann geht's wieder ab zum Hotel. Die anderen treffen, Alton mal wieder nicht da, beziehungsweise Zita, aber Duro und Kaelin. Und dann bekommen wir einen Anruf von Ravan, so hatten wir ihn genannt, ne? Ja. Der dann auch bestätigt, was ich mir gedacht habe, ne? Weil er meinte sowas wie, oh, ja gut, dass ihr im Hotel wieder angekommen seid, da komme ich ja genau richtig. Ah, was erzähle ich euch ja eigentlich? Ich beobachte euch natürlich die ganze Zeit so, ne? Und ich so, okay, ja, danke. Was? Wie viele Charaktere beobachten uns jetzt? Zygarde, Ravan? Also ich würde ja mal behaupten, warte mal. Ich glaube mindestens vier. Also ich glaube, der Clan beobachtet uns, AZ beobachtet uns, das Zygarde beobachtet uns und auch die Quasar Corporation, glaube ich, beobachtet uns. Die also, Croissant Corporation. Die haben wir schon lange nicht mehr gesagt, ne? Ja. Croissant Corporation. genau, also ja. Jedenfalls kriegen wir dann unseren ersten Auftrag. Wir sollen irgendwelche Störenfriede überwältigen, beseitigen, um uns um die kümmern. Und ich weiß nicht, was du im ersten Moment so dachtest. Ich habe gedacht, es geht um Menschen, die irgendwelche Probleme machen mit ihren Pokémon. Aber tatsächlich ist das gar nicht so. Und da, finde ich, macht das Spiel etwas sehr Interessantes. Also die erste Mission ist ja, dass ein Typ sein Büro in so einer großflächigen Bürowohnung einrichten möchte. Aber da spukt es, da spuken verschiedene Geister-Pokémon, Gengar, Nebulak. Und wir sollen dann diese Pokémon vertreiben, sollen die Pokémon fangen, besiegen, wie auch immer. Dann ist das Problem gelöst, also ganz klein und niedrigschwellig. Aber hier fängt das schon an, dass die Organisation, dass dieser Clan scheinbar die Agenda hat, Dinge zum Wohle der Menschen zu machen. Und das ist überraschend. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ja, mich auch. Und ich glaube auch so ein bisschen zum Wohle der Pokémon. Zumindest hat der Mensch, dem dieses Büro ja gehört oder sich da einrichten will, ja dann gesagt, ich möchte nicht, ne, das ist jetzt schade, dass wir die jetzt verjagt haben. Vielleicht sollten wir das nicht tun, weil es ja leider auch so ist, dass die halt einfach kein Zuhause mehr haben manchmal, weil sie wahrscheinlich auch durch diese Wildsektoren einfach verjagt werden durch halt dann andere Pokémon oder wie auch immer das geartet ist. Jedenfalls ist dann auch noch ein Gengar aufgetaucht, was er dann quasi, ich sag mal, in Obhut nimmt. Genau, und ja, Ravan kommt auch noch dazu, der guckt sich das Ganze auch nochmal an, gibt nochmal so Feedback zu uns. Ist jetzt auch nicht so dolle, das Feedback. Das Feedback war, dass wir das gefälligst nächstes Mal ordentlicher machen, weil da ja dann noch ein Pokémon aufgetaucht ist. Aber das war es jetzt erstmal und dann geht's zum nächsten. Und da ist quasi das diametral entgegengesetzte Gegenstück davon. Also in dieser Aufgabe, in der ersten Aufgabe, tun wir etwas für die Seite der Menschen und in der zweiten Aufgabe tun wir etwas für die Pokémon, denn da geht es ganz simpel und ergreifend darum, in so einem unterirdischen Gewölbe diese Megakristalle zu zerschlagen und am Ende wird das begründet damit, dass das ja den Pokémon schadet. Also ne, das hilft den Pokémon, wenn die Kristalle weg sind, weil sie können sich daran verletzen und so weiter und das ist denen im Weg und das stört in deren Lebensraum und so. Also hier auch eine weitere Aufgabe, die eigentlich, wo man, also ich habe ja diese Vergleiche gemacht, beziehungsweise das Spiel macht ja diese Vergleiche. Das Spiel vergleicht ja diesen Clan mit anderen, in Anführungsstrichen, Verbrecherorganisationen, Rocket und so weiter und so fort. Ne, wir haben ja auch die Ästhetik von so einer Yakuza-Organisation. Und dann machen diese Mission oder sind diese Missionen darauf angelegt, dass wir etwas Gutes tun für Menschen, für Pokémon. Natürlich wissen wir nicht, ob da noch irgendwas Großes, Böses hintersteckt. Aber auch dieser Aspekt des Spiels passt sehr, sehr gut und sehr, sehr fast schon erschreckend gut zu dieser Narrative, dass wir durchweg bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder diese Grenzen zwischen Gut und Böse immer wieder durchbrechen. Wir haben kein klassisch Gut, kein klassisch Böse Stand jetzt, sondern wir haben immer so dieses... Wir wissen nicht, wer ist auf unserer Seite. Ne? Selbst die allerbösesten Clans, die Yakuza-Clans, die tun ja im Grunde eigentlich was Gutes. Natürlich zocken die uns ab und so weiter, Zinsen hier, Zinsen da. Aber die Aufgaben selbst, die sind ja schon im mutmaßlichen Wohlgefallen für die Bevölkerung und für die Pokémon. Aber Stand jetzt würde ich mich tatsächlich eher dem Clan hier anschließen und Ravan als der Quasar Cooperation. Ja, so, ja, weil, ja. Also es wurde, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber es wurde im Spiel schon mehrmals gesagt, ich glaube auch so von mehr oder weniger random NPCs, dass seitdem der Illumina-Turm in, ich sag jetzt mal, Baugerüst gehüllt ist, dass erst angefangen hat, beziehungsweise dass es schlimmer geworden ist oder so, auch mit den Kristallen und so, dass die vermehrt in der Stadt auftauchen. Also ja, ich würde mir da wahrscheinlich auch den Clan-Umhang umhängen, sozusagen. Ich finde ja immer noch sehr, sehr spannend, bei all diesen Organisationen, eine sehr, sehr wichtige Instanz haben wir bisher immer noch nicht gesehen. Die wurde ganz am Anfang gedroppt in Nebensätzen bei der Professorin und vor dem Labor der Professorin, der Bürgermeister. Ja. Wer ist der Bürgermeister? Weil dieser Bürgermeister, der scheint ja eine unmittelbare Schlüsselfigur zu sein in dieser Organisation drumherum. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob es da noch irgendwie ein Reveal gibt, was den Bürgermeister angeht, diese Bürgermeisterfigur. Noch eine kleine Side-Note zu dieser ersten Aufgabe, zu der Gengar und der will sein Büro errichten Aufgabe. In diesem Büroraum hängt über dem Kamin ein riesengroßes Bild. Und da, ne, ich als großer Legenden-Arceus-Fanboy, da dachte ich mir, eieiei, den Typen kenne ich doch. Das ist doch Professor Levin, spreche ich ihn mal aus, ne? Oder Levin könnte man, ja, ich bleib bei Levin. Professor Levin hängt da als ein riesengroßes Bild. Warum hängt irgendjemand sich ein, also auf so einer Produktionsebene ist es bestimmt hahaha, hihihi, hohoho, Legenden-Arceus-Referenz, weil das ein Legendenspiel und so, wir referenzieren den Vorgänger. Aber so in-Universe triggert das schon so ein paar Gedanken. Ja, die Nachfahren von Professor Levin sind ja Delion und so weiter und Hopp, ne, aus Schwert und Schild, das sind ja quasi die weiten Nachfahren. Und die Galar-Region ist ja auch nicht weit entfernt von Kalos. Ne, wer weiß, vielleicht ist das ein alter Wohnort von den Eltern von Delion und Hopp. Wer weiß. Das wäre auf jeden Fall witzig. Oder den Großeltern. Ja, du, ich hab die nicht erkannt da drauf. Das war, also er hat ja auch nicht so richtig ein Gesicht gehabt. Ne? Das war sehr so verwaschen, könnte man sagen. So die Mütze. Also ich habe die zwar schon als Mütze erkannt, aber so dieser Puschel sieht auf dem Bild, was hier hängt, halt so grünlich aus. Wahrscheinlich, weil es auch einfach schon so alt ist oder so. Deswegen konnte ich das nicht sagen. Aber wir erfahren ja noch ganz interessante Sachen nach der zweiten Aufgabe mit den Kristallen. Ne? Und zwar geht es da um F. F steht nicht für Freunde, die was unternehmen. Sondern F steht ganz klar und hiermit wird mein kleiner Strang von wegen, okay, F könnte ja auch, also dieser Charakter F könnte ja auch der Bruder von AZ sein, der der Vorfahre von Flordelis ist. Nein, dieser Strang, diese Theorie, diese Mini-Theorie, die ich entsponnen hatte, die wird zerschmettert von niemand geringerem als Ravan selbst, der sagt, nein, dieser Mann, der da immer plötzlich auftaucht, das ist Flordelis und alles, was danach folgt, das ist genauso interessant. Und zwar hat der Ravan eine riesengroße Verbundenheit für Flordelis, weil Flordelis ihm wohl als Kind geholfen hat. Er beschreibt Flordelis auch nicht als irgendwie Teil einer Verbrecherorganisation oder gar deren Kopf, der Anführer einer Verbrecherorganisation. Es war nur irgendwie so eine Formulierung von wegen, ja, so ein wohlhabender Kerl, der manchmal gute Sachen tut und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen dieses Bild, ein stinkreicher, aber sehr großzügiger Kerl. Das ist ja so ein bisschen dieses Bild, was auch Flordelis innerhalb der Story von X und Y hatte. Flordelis war ja einer von den Team-Bossen, die öffentlich aufgetreten sind, so ein bisschen so ein Celebrity-Investor, so eine Art. Und er hat dieses Hololog entwickelt und so weiter mit seinem Flordelis-Labor und so. Dieses Spiel spielt ja nach X und Y. Dass das immer noch die Kernerinnerung an Flordelis ist, sagt, dass diese ganze Geschichte mit Team Flair nie wirklich vernünftig im kollektiven Bewusstsein aufgearbeitet wurde in der Carlos-Region. Team Flair und Flordelis quasi in eine und dieselbe Schublade steckend vernünftig aufgearbeitet wurde. Also ne, wir haben jetzt nur diese eine Aussage, aber natürlich kann das jetzt auch an Ravan persönlich liegen. Aber dadurch, dass das jetzt so dargestellt wird, gibt einem das immer noch das Gefühl, dass wenn man sich jetzt einen random NPC auf der Straße rauspicken würde und den zu Flordelis befragen würde, dass dann gesagt wird, ja, auch das war ja dieser reiche Kerl, der großzügige Sachen gemacht hat. So, ne? Das war ja dieser Celebrity, dieser reiche Celebrity. Ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Ne? Und auch zur Datierung ist das auch sehr spannend. Ravan, ohne das zu konkretisieren, spricht von einem Fall, einem Zwischenfall, einem Vorfall von vor 5 Jahren, der irgendwie mit Flordelis in Verbindung steht. Kann sein, dass das quasi das Story-Epizentrum von X und Y ist und hier in diesem Satz gesagt wird, dass Pokémon Legenden ZA 5 Jahre nach X und Y spielt. Dazu, also das ist eine mögliche Interpretation. Es kann auch was komplett anderes sein. We will see. Also ich hoffe, dass das mit den 5 Jahren nochmal konkretisiert wird. Ja, also ich möchte auch unbedingt wissen, was da die genaue Hintergrundgeschichte ist der beiden Charaktere. Inwiefern er ihm, also Flordelis, Ravan ihm als Kind geholfen hat, würde ich auch gerne wissen. Und eben genau dieser Vorfall vor 5 Jahren, also das ist schon alles ziemlich spannend. Da haben wir aber schon mal zwischen den beiden eine Brücke geschlagen. Jetzt fehlt nur so ein bisschen die Brücke zu der Quasar Corporation. Da ist ja irgendwo unser Sidekick dazwischen noch sozusagen. Also für mich ist es schon ein bisschen schwierig, diese ganzen Stränge irgendwie so zusammenzuführen oder überhaupt so zu halten. Es ist vielleicht nicht so, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass so sehr viel, dass ich quasi sehr viele Stränge in der Hand habe und ich erstmal gucken muss und die jedes Mal wieder sortieren muss, okay, was war jetzt nochmal wo und wer ist jetzt nochmal, ne, weil ja auch viel dazu kommt, deine ganzen Aluhut-Theorien. oder das, was man sich so denkt, wie jetzt von Ravan diese Verbindung zu Kitagami und hier den beiden Jo und ne, seiner Schwester zum Beispiel, das ist ja auch irgendwo da. Da gehe ich jetzt zum Beispiel nicht davon aus, dass es unbedingt bestätigt wird oder sowas, aber trotzdem ist es da, trotzdem schwirrt es in meinen Gedanken rum und das ist dann natürlich irgendwie sehr schwierig, das alles so zusammenzufassen, aber ich hoffe, dass wir jetzt dann im Laufe des Geschehens und der Story da dann noch irgendwie, dass die beiden sicherlich noch aufeinandertreffen werden. Ich bin dann auch gespannt, unter welchen Umständen das passieren wird. Ich hoffe, dass wir nicht mehr so viele Megamani-Pokémon besiegen müssen, weil ich habe keinen Bock mehr da drauf, weil es ist halt immer dasselbe. Das ist jetzt das 2. oder 3. Mal schon gewesen, ne? Ich glaube, das war die 3. Runde. Insgesamt haben wir 9 Megamani-Pokémon besiegt. Ja, und irgendwann reicht es dann auch, weil, also klar, die Kämpfe sind schon auch spannend, für mich aber immer noch sehr, sehr anstrengend. Ich muss da jetzt nicht noch 6 weitere haben oder so. Also einmal lasse ich mir noch gefallen. Ich hätte es dann lieber gehabt, dass die, also wenn es vielleicht auch nur darum geht, theoretisch die Megasteine zu bekommen, hätte ich das auch gut gefunden, wenn man die sich dann irgendwann mal irgendwo kaufen kann oder weiß ich nicht, oder vielleicht in anderen Kämpfen diese bekommt, gegen Gegner kämpft, die dann einem, keine Ahnung, den Megastein vielleicht schenken, weil man sie halt besiegt hat oder irgendwie mehr Abwechslung so, ne, weil das ist mir so ein bisschen stupide, so dieses Abarbeiten. Ja, aber ich, auch wenn ich ein großer Freund von diesen Kämpfen bin, von den Megamanie-Kämpfen oder von der Art und Weise, wie die Kämpfe funktionieren, ist es halt so, dass ich dir da komplett beipflichten kann, dass es schon sehr, sehr stumpfes Abarbeiten ist. Im Vergleich mit Legenden Arceus, wo ja auch eine ähnliche, also gerade bei den Bosskämpfen und so weiter, bei dem Beruhigen von den großen, ich weiß nicht, wie sie hießen, Titan-Pokémon oder so, ich weiß es nicht, wo ja eine ähnliche Mechanik drin steckte, innerhalb dieser unterschiedlichen Kämpfe, Axanthor, Dressella und so weiter. Da hatten wir noch mehr Unterschiedlichkeit. Ne? Wir haben ja auch, Gott, wie hieß nochmal die große Eisscholle? Arktilas, genau. Arktilas beispielsweise ist ja auch ein riesengroßes Pokémon gewesen, was ja auch irgendwie nochmal von der Mechanik anders funktioniert hat in diesen Bosskämpfen bei Legenden Arceus. Also natürlich probiert man hier bei den Megamanie-Kämpfen ein bisschen Variation auch noch reinzubringen und so, dass die verschiedene Phasen haben. Dann springt ein Pokémon mal raus aus dem Kampf und befeuert dann von außen uns mit irgendwelchen Geschossen. Aber es fühlt sich doch alles ähnlicher an, als jetzt vergleichsweise bei Legenden Arceus der Fall war. Und das finde ich schade, weil sie es dann doch irgendwie sehr, sehr, okay, untäglich grüßt das Murmeltier, okay, hat dich alles schon mal irgendwie anfühlt. Ja, und für mich, das habe ich ja, glaube ich, schon öfters gesagt, sind diese Megamanie-Kämpfe halt auch einfach nichts. Genauso wie die Elite-Pokémon. Ich würde am liebsten wegrennen, aber das geht nicht, weil ich muss das machen, sonst komme ich nicht weiter. Aber das nehme ich doch mal als Stichwort. Wir wollen ja auch weiterkommen und ich hoffe sehr, dass es jetzt hier auch gerade, wo du diese vielen verschiedenen Story-Stränge ansprichst, dass es jetzt mal in der Story auch wirklich vorangeht. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt im nächsten Kapitel erwartet. Was ist so deine, aus dem Bauch heraus, was ist so deine größte Erwartung, wenn du das überhaupt so sagen kannst? Ja, ich würde sagen, ich möchte unbedingt mehr über Raven wissen und auch Flordelis bzw. deren Vergangenheit. Ich will aber auch super gerne wissen, wer unser Rang A Gegner sein wird und was das bedeutet, genau wenn wir jetzt Rang A erreicht haben, was passiert dann? Und ja, auch was AZ angeht, der ist ja jetzt, finde ich, so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Im Laufe der Geschichte. Ja. Deswegen, also, das ist auf jeden Fall sehr viel Fragen noch übrig und sehr viele Storys, die ich halt einfach noch gerne wissen will von den einzelnen Charakteren. In dem Sinne würde ich sagen, hoffen wir mal, dass auf Rang A nicht Alf mit einer Katze unterm Arm auf uns wartet und sagt, null Problemo. Und in dem Sinne, ja, wir hören zum nächsten Tagebucheintrag. Ohne Alf. Sag mir doch mal, wo deine Auflaufformen stehen. Warum? Weil der Kater nicht in den Toaster passt.